Gewalt gegen Flüchtlinge und Andersdenkende, Rechtsextremismus in Deutschland. Das ist unser Thema heute, Thema in dieser Woche und ganz gewiss auch am kommenden Wochenende wird es das sein. Herzlich willkommen zu dieser Diskussion, wünscht Ihnen Elke Durak. Also Gewalt vor Flüchtlingsheimen unter dem Beifall von Bürgern, die sich nicht als rechtsextrem, sondern als Gutbürger verstehen. Der Vizekanzler spricht in Heidenau vom Pack. Das Echo kommt prompt. Wir sind das Pack, tönt es zurück. Die Bundeskanzlerin wird als Volksverräterin beschimpft. Heidenau in Sachsen ist aber nur ein Beispiel von anderen in Ost und West. Wir hören es, wir lesen es, wir sehen es auch. Polizisten werden angegriffen, Flüchtlingsunterkünfte werden zerstört, Neonazi-Gegner wie in Jamel in Mecklenburg-Vorpommern, Scheune angezündet, werden bedroht. Fremdenfeindlichkeit, so ist unser Eindruck, mein Eindruck, wird offener denn je gelebt in Deutschland, auf Straßen, im Alltag, im Internet, in den sozialen Netzwerken. Die große Frage, wieso? Fragen, Diskussionen über Flüchtlinge und Probleme, die es ja unbestritten gibt, das versteht jeder. Aber dieser Hass, wo kommt er her? Ist er in der Mitte der Gesellschaft, wie es immer so schön heißt, angekommen? Oder war er da schon längst und wurde übersehen, ignoriert? Was ist zu tun? Darüber wollen wir diskutieren. Und wir, das sind meine Gäste heute, Andrea Dernbach, Journalistin, politische Reporterin beim Tagesspiegel. Ihre Themen sind unter anderem Migration, Minderheiten und Bürgerrechte. Professor Hans-Gerd Jaschke ist dabei, Politologe an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin arbeitet er und ist ein Rechtsextremismus-Experte. Gerd Mackenroth ist dabei, nicht hier, aber in Dresden und von dort zugeschaltet. Er gehört der CDU an, ist jetzt Ausländerbeauftragter in Sachsen und war dort von 2004 bis 2009 Justizminister. Und Timo Reinfrank ist bei uns. Er ist Geschäftsführer der Amadeo Antonio Stiftung, eine Stiftung, die, man weiß es im Grunde, sich engagiert gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Schauen wir zu Beginn dieser Sendung an diesem Freitagabend nach Heidenau. Und ich will noch mal eine Frau zitieren von Mitte der Woche. Sie sagte, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jetzt gehen die Menschen arbeiten, aber am Wochenende stehen alle wieder da. Heidenau an diesem Wochenende. Ich frage mal in die Runde jeden Einzelnen zur Einstimmung. Was erwarten Sie denn für den heutigen Tag, für dieses Wochenende, was in Heidenau passiert, da der Polizeinotstand ja nun vielleicht besteht, aber gerichtlich nicht anerkannt ist? Gehen wir gleich mal nach Sachsen zu Herrn Mackenroth. Also das wird sicher für die Polizei eine ordentliche Herausforderung, da für Sicherheit zu sorgen. Sie haben ja multiple Aufgaben. Sie müssen ad 1 die Flüchtlinge schützen, sie müssen ad 2 das Demonstrationsrecht von welcher Seite auch immer gewährleisten und sie müssen ad 3 dafür sorgen, dass Unbeteiligte und dass die beiden Gruppen sozusagen nicht aneinander geraten. Das wird eine Herausforderung, gerade weil ja einige der Auffassung waren, dass nicht genügend Kräfte da sind. Nun wird es an die Arbeit gehen und ich gehe davon aus, dass die Polizei das schafft. Wie will sie das schaffen, wenn sie bis eben noch der Meinung war, es geht nicht? Naja, also das ist dann sozusagen Aufgabe der Polizei und nicht Aufgabe des Ausländerbeauftragten oder unserer Diskussionsrunde nun sicherzustellen. Ich wollte Ihre Meinung gern hören dazu, Herr Mackenroth. Also sie wird das Menschenmögliche tun, wie sie das sonst ja auch macht. Und ich gehe davon aus, dass das ausreicht. Herr Reinfrank, was denken Sie? Ich mache mir ehrlich gesagt große Sorgen. Die rechtsextreme Szene erlebt einen Erfolg nach dem nächsten und die Gewalt steigert sich. Also über Schneeberg, Freital, jetzt Heidenau, 276 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, 33 Brandanschläge, 70 Personen, die, also Flüchtlinge, die durch Nazis, durch Rechtsextreme angegriffen worden sind, körperlich verletzt sind. Und jetzt in Heidenau ist natürlich wirklich die Frage, wird das Land Sachsen, das Innenministerium es schaffen, hier mal klarzumachen, irgendwie, dass die Nazis nicht die Straße beherrschen. Also ich finde es untragbar, was bis jetzt in Sachsen passiert ist. Es setzt sich ja im Prinzip fort, die Relativierung, Verharmlosung der Gewalt. Und jetzt geht es darum, ein deutliches Zeichen zu setzen. Und wieder ist die Polizei nicht in der Lage, erklärt den Notstand. Das ist unbegreiflich für mich. Herr Jaschke, sind es nur Nazis, die da auf der Straße sind? Nein, natürlich nicht. Es demonstrieren Neonazis natürlich, aber auch sozusagen der normale Bürger von nebenan oder zumindest viele von ihnen. Das ist sicherlich so. Für mich sind die Vorgänge dort, auch die, die zu erwarten sind an diesem Wochenende, symptomatisch für eine gespaltene Gesellschaft. Wir haben diese Spaltung entlang der Linie Zuwanderung, Einwanderung, Multikulturalität. Diese Spaltung ist ganz besonders stark in Sachsen. Man muss auch diese regionalen Unterschiede sehen. Wir hatten dort die NPD über 10 Jahre im Landtag. Die Partei hat dort politische Strukturen geschaffen, von denen sie noch heute zehren kann. Und insofern ist Gott sei Dank der Raum Dresden sozusagen nicht überall. In Dresden oder im Raum Dresden, Oberes Elbtal, haben wir diese Spaltung ganz besonders deutlich. Und das wird sich auch am Wochenende zeigen. Es ist natürlich auch fatal in gewisser Weise, dass die Polizei das Demonstrationsrecht zu schützen hat. Auch das Recht der Rechten auf Demonstration, das muss man deutlich sagen. Mhm. Frau Dernbach, Sie beobachten das vor allen Dingen auch aus politischer Sicht. Nun hat Herr Özdemir ja schon heute früh angekündigt, dass er nach Heidenau fahren wolle. Da gab es das Versammlungsverbot noch. Ist es richtig, dass die Politik dann ausgerechnet jetzt dort wieder hinfährt? Ich denke, da muss man an Ort und Stelle sein, ganz klar. Ich kann auch den Vorwurf nicht verstehen. Ich weiß nicht, wer den heute erhoben hat, dass sein Aufruf, also Cem Özdemirs Bekenntnis, sich da zeigen zu wollen, Aufruf zu Straftaten, also zu völlig unerklärlich. Natürlich muss da die Politik auch sein. Ja? Und ich denke, die Kanzlerin hat zu lange gewartet, hat die Kurve aber noch gekriegt. Nur gerade das, Ihre Frage war vorhin, was ist zu erwarten nach diesem Auftritt der Kanzlerin in Heidenau und den Reaktionen, Volksverräterin, Sie haben es genannt, erwarte ich auch einiges Schlimmes an dem Wochenende. Es ist auch ein Dammbruch da, ja? Also das ist ja nicht nur eine Distanz zur Einwanderungsgesellschaft, das ist auch eine erhebliche Distanz zu staatlichen Institutionen, die die Kanzlerin da vertreten hat. Wir wollen uns ja damit beschäftigen, weshalb so viele Bürger mitlaufen. Die Kanzlerin hat es beschämend genannt, was die Ereignisse von vor einer Woche dort betrifft, aber das betrifft ja auch andere Städte oder wie in Jarmel ein Dorf, was von den Neonazis zum nationalsozialistischen Musterdorf sozusagen erklärt wurde und besiedelt wurde und dort die zwei tapferen Aufrechten da aushalten. Aber es ist beschämend, dass da Familien mitlaufen mit Kindern bei der ersten Demo. Die haben natürlich nicht aggressiv dort Gewalt ausgeübt und Böller geworfen, aber sie waren dabei und auf diese Menschen kommt es ja drauf an. Um die wollen wir uns heute kümmern. Und deshalb will ich doch nochmal zurück zu dem ersten, ich sage es provozierend, Polittourismus nach Heidenau, was ja Folgen hatte, was die Wortwahlen betraf, also Gabriel Pack und anderes mehr. Herr Mackenroth, was glauben Sie, löst das aus, wenn dann in so ein nicht allzu großes Städtchen dann auf einmal Tag um Tag Bundespolitiker einreisen und dort mehr oder weniger schöne Worte von sich geben? Was bewirkt das dort bei den Leuten? Ich bin da ein bisschen gespalten. Also auf der einen Seite ist es ganz sicher richtig, dass die Dinge jetzt eine Dimension erreicht haben, wo das Wegducken von Entscheidungsträgern, was wir ja immer noch häufig beobachten, vorbei sein muss. Auf der anderen Seite geht es dann, wenn es also in Flüchtlingslager geht, geht es natürlich auch in sensible Bereiche, wo das, was Sie eben Tourismus genannt haben, vielleicht nicht immer angezeigt ist. Wie auch immer. Also ich habe kein Patentrezept und würde sagen, dass man da etwas zurückhaltender vielleicht sein sollte als insgesamt. Die Gefahr, dass man Schaden anrichtet, ist vielleicht größer als die Gefahr, dass man sozusagen solidarisiert. Wen erreichen diese Politiker denn dann dort überhaupt? Also sie erreichen natürlich die Medien und das, was da produziert wird, sind in erster Linie Bilder. Bilder sind wichtig, Bilder sind auch deshalb wichtig, weil wir ja diese Analyse gespaltene Gesellschaft sozusagen versuchen wollen zu überwinden. Und wenn die Meinungsführer, die Leute, auf die es ankommt, wenn die klar Farbe bekennen und wenn die sagen, nicht mit uns, ich weiß nicht, ob ich die verbale Eskalierung immer mitmachen würde, aber das Signal muss klar sein. Wenn die sagen, nicht mit uns und nicht mit diesem Rechtsstaat, nicht mit unserem System, dann ist schon viel gewonnen. Und das sind ja Dinge, die in den letzten Jahren nicht immer relativ zeitnah gekommen sind. Ich würde dem Wort vom Polittourismus auch widersprechen. Man muss doch mal darüber nachdenken, was die Alternative wäre. Soll Heidenau sozusagen verlassen werden von der Politik? soll sich da keiner zeigen. Die war da vorher gar nicht da, die Politik. Aber jetzt ist da auch was passiert, was vorher nicht passiert ist. Ja? Vorher war da ein normales kleinstädtisches Leben. Ja? Was wäre denn das gewesen? Und was mir, glaube ich, wichtig wäre, ist es ja auch nicht so, dass es ganz Heidenau ist, sondern es gibt viele Bürger, die sich da wehren, engagieren für eine Willkommenskultur, voran und der Bürgermeister, der einen tollen Job macht. Stärken genau. Brauchen. Und wir dürfen nicht verkennen, es ist eine gezielte rechtsextreme Szene, die sie nutzt. Sie haben ja die sozialen Netzwerke, das Internet angesprochen, das hat natürlich einen Resonanzboden geschaffen, aber die politische Kultur in Sachsen ist natürlich auch mit dran schuld. Wieso natürlich? Der Umgang mit Pegida beispielsweise steht dafür beispielhaft. Natürlich auch der Umgang mit dem ganzen Thema NSU. Ich habe das Gefühl, dass die Regierung den NSU-Untersuchungsausschuss und die Probleme, die damit bestanden haben, überhaupt nicht ernst genommen haben. Wir haben im Moment eine Situation, wo auch verschiedene rechtsextreme Parteien, Organisationen gegeneinander spalten. Also es läuft wirklich darauf hinzu, irgendwie, wie weit können sie gehen? Und dazu kommt natürlich dieses ganze Thema Flüchtlinge. Wie gehen wir damit um? Hat die Politik Antworten darauf? Und da sehe ich eben nicht, dass die Politik da gut genug darauf vorbereitet sind, eben mit dieser Zahl, die jetzt kommt. Das bedarf ja einen ganz anderen Umgang damit. Das braucht Konzepte auch im kommunalen Raum. Also das mit den Schuldzuweisungen, ich weiß nicht, ob wir jetzt uns nicht vielleicht lösungsorientiert daran machen sollten. Na klar, müssen wir Vergangenheit analysieren, aber es geht doch eigentlich jetzt darum zu gucken, was tun wir, was können wir tun, um diejenigen, die da mitlaufen, mit kleinen Kindern, mit sonst wem, die sich also von den Hassparolen anstecken lassen, was können wir tun, um die sozusagen zurückzuführen in die Mitte der Gesellschaft. Das fällt aber nicht vom Himmel, Herr Mackenroth, deshalb müssen wir in die Vergangenheit schauen, was wir für Fehler gemacht haben. Aber ich wehre mich dagegen, dass es nun also sozusagen nur mit Schuldzuweisungen an die sächsische Adresse geht. Sachsen hat ein Problem, Sachsen hat Spezifika, über die wir reden können, aber es ist beileibe nicht ein allein sächsisches Problem. Rassismus, Hass, Fremdenfeindlichkeit sehen wir in ganz Europa, in ganz Deutschland im Moment wachsen und das ist das, was mich beängstigt. Das wollen wir auch Sachsen nicht einreden. Trotzdem, Herr Jaschke. Ich würde gerne betonen, dass Angst vor dem Fremden oder den Fremden, Angst vor Veränderungen, Angst vor sehr raschen Veränderungen normal sind in gewisser Weise. Wir alle brauchen das auch, eine gewisse Portion Skepsis gegenüber dem, was uns nicht so bekannt ist, um uns zu schützen. Das möchte ich mal vorweg sagen. Und insofern ist Angst vor dem und den Fremden nicht ungewöhnlich. Wir haben es aber hier zu tun mit einer übersteigerten und instrumentalisierten Angst und Furcht. Deswegen muss man Menschen mitnehmen, die diese übersteigerten Ängste vor dem Fremden haben. Wir leben in einer Zeit großer Migrationen. Das wird auch in den nächsten Jahren weltweit sich fortsetzen, auch in Europa, auch in Deutschland. Und wir wissen aus der Sozialforschung, wenn das Tempo der Modernisierung zu schnell ist, dann wehren sich Leute, dann tendieren sie zu autoritären Lösungen, dann sind sie empfänglich für rechte, rassistische Parolen. Das Tempo scheint mir schnell zu sein, deswegen auch, weil Politik bisher die Bürger in der Tat nicht mitnimmt. Deswegen und das, wird die das, Sache den auch einen schnell. Satz, den einen Satz ja, noch. Entschuldigung. Deswegen muss Politik sehr viel stärker erklären, was geht vor sich, was muss getan werden, muss transparenter werden. Und da ist die Präsenz vor Ort nur ein Anfang meines Erachtens. Und an diesem Diskurs müssen sich natürlich auch andere beteiligen, das ist völlig klar. Aber ich halte daran fest, das Tempo der Modernisierung ist zu schnell oder sehr schnell. Und gerade deswegen bedarf das großer Transparenz. Aber ich würde Ihnen da auch sofort zustimmen, dass das natürlich eine Ursache ist. Und wenn wir die uns Umfragen angucken, gibt es ja beispielsweise 25% der Sachsen, die durchschnittlich in den letzten 15 Jahren ausländerfeindlichen, rassistischen Einstellungen zustimmen, aber die waren alle nicht da. Und ich würde wirklich nochmal unterscheiden zwischen den rechtsextremen Nazis, die da demonstriert sind, haben irgendwie und die Polizei angegriffen haben, das Flüchtlingsheim verhindern wollten, das wollten sie, das war ihr Ziel. Und eben diesen sind ja, in der Presse wird häufig von besorgten Bürgern gesprochen. Ich würde sagen, es sind eiskalte Rassisten und das, ich finde, es passt auch so zu diesen Pegida-Demonstrationen. Ich habe mir die angeguckt in Dresden, da, die sind ja nicht mehr rangekommen an die Leute. Das sind ja 15.000, 17.000 Menschen, die da zum Teil durch Dresden gelaufen sind, äußerst aggressiv gewesen. Die sind von den von den Ordnern zurückgehalten worden, dass sie nicht beispielsweise auf Journalisten, Fernsehteams oder auch nur auf Leute, die am Rand standen, zugegangen sind. Die sind ja schon kaum noch zu erreichen. Wir machen hier als Stiftung verschiedene Projekte in Sachsen, in Berlin, zum Beispiel in Berlin-Marzahn. Und wir haben halt auch gemerkt, es geht den Leuten, die sind kaum noch zu erreichen mit normalen Informationen, mit woher kommen die Flüchtlinge, warum fliehen sie, das ist denen alles egal. Ne? Und da finde ich, muss man auch klar Kante zeigen und sagen, es ist nicht, wenn man Sorgen, wenn man Ängste hat, dann funktioniert es nicht darüber, bei so einer Demonstration mitzumachen und aggressiv Flüchtlingsunterkünfte zu verhindern. Diese Leute, finde ich, kann man nicht mehr erreichen. Ich denke auch, mein Verständnis für die Leute ist wirklich begrenzt. Ich gebe Ihnen recht, schnelle Veränderungen überfordern Menschen. Aber jetzt gucken wir uns doch mal an. Wir haben ja seit 60 Jahren eine Masseneinwanderung in Westdeutschland. Wir hatten auch eine in der DDR. Wie kann es denn im Jahre 2015 noch so kommen, als ob uns das alles überfordert? Und als ob wir das alle, als ob das alles ganz neu wäre? Also ich denke, da ist ein Versagen und das sehe ich in der Tat, da würde ich jetzt sagen, das mit dem Wort belegen, auch in der politischen Klasse. Das nimmt auch uns Journalisten mit. Ja? Also ich glaube, dass wir uns dass die Sache auch nicht zu einfach machen dürfen. Ich war gerade dabei, es komplizierter zu machen, Herr Markenroth. Versuchen wir es mal gemeinsam. Versuchen wir es mal gemeinsam. Also Professor Jaschke hat ja völlig zu Recht von der instrumentalisierten Furcht gesprochen. Ich glaube, die neue Qualität in der Dimensionierung dessen, was vor uns liegt, liegt darin, dass wir alle wissen, dass das, was jetzt passiert, dieses Heimatgefühl, diese Uniformität, diese Sehnsucht nach Ruhe und Ungestörtheit, dass dies nicht mehr erfüllt werden wird, sondern dass die Uniformität ein für alle Mal vorbei sein wird. Das ist eine Erkenntnis, die in Sachsen vielleicht besonders hart trifft, weil wir, Stichwort Teil der Ahnungslosen oder ähnliches, eigentlich immer so ein bisschen besonders dagegen waren, was in der Zentrale passiert oder ähnliches. Aber die Erkenntnis, dass die Uniformität ein für alle Mal vorbei ist, die ist zu schnell gewachsen, aber das hilft nichts. Wir müssen sehen, wie wir diese Erkenntnis vermitteln. Ist auch nicht so neu. Dresden und Leipzig sind schon länger sehr bunte Städte und werden es immer mehr. Dresden und Leipzig sind sehr unterschiedlich und unser flaches Land ist nun wahrlich nicht bunt. Und wenn Sie sich mal den Ausländeranteil in Sachsen angucken, 2,1%, dann ist das eben eine ganz andere Welt als Berlin, Mannheim oder Karlsruhe oder Frankfurt. Und wir, dafür würde ich auch werben, müssen sehen, dass wir unsere Leute sozusagen in intensivster Form deutlich mitnehmen. Ich bin völlig bei Ihnen, dass diese instrumentalisierte Furcht eine ganz furchtbare Sache ist und dass wir uns gemeinsam Konzepte erarbeiten müssen, wie wir da rankommen. Aber nun zu sagen, es kann in Sachsen einfach, oder es ist überhaupt kein Sonderfall für Sachsen, das finde ich nicht. Herr Markenroth, Sie müssen sich nicht fürchten. Wir sprechen zwar aktuell von Heidenau und Sachsen, denken aber immer das ganze Land mit. Ich nehme es beglückt zur Kenntnis. Aber wenn Sie, Entschuldigung, Herr Jaschke. Ich würde gerne eine Differenzierung noch machen. Bei der Migration, Frau Dernbach sagte, wir kennen das seit 50 Jahren oder sogar noch länger. Das ist richtig, aber in Westdeutschland hatten wir Arbeitsmigration seit den 50er, 60er Jahren und die Konflikte waren an den Fließbändern bei Opel, zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, an den Fließbändern bei Ford und sonst wo. Es war Arbeitsmigration, es waren ethnische Konflikte oder ethnisch aufgeladene Konflikte am Arbeitsplatz. Das fehlt heute. Wir haben es heute nicht mit Arbeitsmigration in dieser Weise zu tun. Übrigens, die wurden ja auch eingeladen, die Arbeiter aus der Türkei und Südeuropa und angeworben bis zum Anwerbestopp 74. Aber integriert wurden die nicht, ne? Nur teilweise, das ist richtig. Und heute haben wir es zu tun mit einer Migration, die Armutsflucht ist, die aus politischer Verfolgung resultiert, die aber keine Arbeitsmigration ist im klassischen Sinne. Und das ist das Neue daran. Ich denke auch, dass sie weltweite Ausmaße hat, lange andauern wird und von daher in der Tat etwas Neues darstellt. Das denke ich schon. Und darauf müssen wir Antworten finden. Also ich kann mich erinnern, ich habe zu 50 Jahren Anwerbevertrag mit Italien eine ganze Seite darüber gemacht und war erschüttert und meine Kollegen haben mir das dann nicht abgenommen, die den Text lesen mussten, dass die Vorurteile, die damals den Italienern gegenüber ist, unser Lieblingsurlaubsland, alles wunderschön, die alte deutsche Liebe zu Italien, dass die damaligen Arbeitsmigranten mit denselben, also exakt denselben, ich sage nicht den gleichen, denselben Vorurteilen konfrontiert waren, nämlich wie später die Türken. Ja, die nehmen uns unsere Frauen weg, die sind gewalttätig, die sind rückständig, Die waren zwar katholisch. Ja? Sie kosten unser Geld, mein Steuergeld. Sie kosten auch unser Geld. Ja? Also insofern, weder die Zahl noch die kulturelle Nähe. Man muss in der Tat an den, Entschuldigung, ich muss das Wort gebrauchen, Rassismus rangehen. Ja? Das hat nichts mit großen Zahlen zu tun und nichts mit geografischer Nähe, sondern mit diesem Gefühl der Fremdheit und diesem aggressiven Gefühl der Fremdheit. Da muss man drüber arbeiten. Es gibt ja auch Konjunkturen des Rassismus, die ja auch durchaus befeuert werden. Und Leute instrumentalisieren das auch, nutzen das auch für ihre Zwecke, hier die rechtsextreme Szene irgendwie. Und ich finde, man muss eben auch aufpassen, dass ich würde es nicht mit Modernisierung entschuldigen. Ich finde, es gibt viele andere westeuropäische Länder, die das eben auch nicht in dem Maße haben. Und wenn man sich eben... Sachsen war ja auch Teil der ehemaligen DDR. Viele der politischen Traditionen sind auch sehr ähnlich und auch des Umgangs mit dem anderen. Und selbst wenn Sie sich die Verteilung der Übergriffe und der Vorfälle angucken, ist es ja wirklich so, dass im Prinzip Sachsen extrem heraussticht. Und da, finde ich, müssen wir uns auch eben nochmal sagen, was sind die Ursachen dafür? Und sonst ist es ein Verhältnis von Ost und West, also dass eben doch 70% der Angriffe im Westen stattfinden und 30% im Osten. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir über den ländlichen Raum nicht viel wissen. Aber ich möchte auch, also es gibt aber der Osten auch weniger Einwohner genau, hat und also dadurch deswegen, steigt die Zahl prozentual. Ich, das war ja auch schon Konsens. Es ist ein gesamtdeutsches Problem, genau. Dem müssen wir uns auch stellen. Und natürlich gibt es auch, das ist ein gesamtdeutsches Problem, eben jenseits der Übergriffe diesen Alltagsrassismus. Also wir haben hier in Berlin erlebt, dass Leute einen migrantischen Jungen angepinkelt haben. Es waren auch Neonazis. Das war sehr extrem in dieser Woche, ne? Das war in dieser Woche. Wir kennen Geschichten aus Brandenburg, wo einer muslimischen schwangeren Frau ein Einkaufswagen in den Bauch gerammt worden ist. Es gibt eben diese ganzen Ebola-Rufe, die Flüchtlingen hinterhergerufen werden. Also es ist ein hohes Maß an Aggression auch da. Und ich wie gesagt, ich glaube, es braucht irgendwie da eine klaren Grenzsetzung. Es braucht eine klaren Antwort darauf. Und es braucht eben auch die Politik, die da Grenzen setzt. Wir suchen gleich Antworten in unserer Diskussion. Ich will es noch einmal sagen, wir sprechen also über den Rassismus hier in Deutschland, der bis hin zum Rechtsextremismus führt. Und wir, das sind Andrea Dierbach, Journalistin beim Tagesspiegel, Professor Hans-Gerd Jaschke, Politologe, Rechtsextremismus-Experte, Gerd Mackenroth zugeschaltet aus Dresden, dort Ausländerbeauftragter, ehemals Justizminister und eben gehört Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung. Herr Jaschke, Sie wollten gerade... Das Risiko für einen Schwarzafrikaner, Opfer einer Straftat zu werden, ist in westdeutschen Ballungsräumen signifikant geringer als in ostdeutschen Städten oder auf dem flachen Land. Das heißt, Rassismus, ja, natürlich gibt es ihn. Aber wir müssen genau hingucken. Das heißt, in westdeutschen Ballungsräumen, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Rhein-Neckar und so weiter, gehen Deutsche und Nichtdeutsche oder Deutsche und Menschen mit migrantischem Hintergrund seit Jahrzehnten miteinander um, tragen Konflikte aus, verstehen sich nicht, vertragen sich wieder und so weiter. Man kennt sich aber irgendwie, man geht miteinander um. Das Risiko für Fremde, dort Opfer von Straftaten zu werden, ist geringer als anderswo. Und daraus schließe ich, für Ostdeutschland und andere Regionen wäre es wichtig, dass Menschen einander kennenlernen, miteinander zu tun haben. Dazu sind zum Beispiel die Willkommenskulturen ein kleiner Schritt, dass man sich kennenlernt, dass man miteinander zu tun hat, dass Begegnungen stattfinden können. Wir beseitigen dadurch nicht den Rassismus, natürlich nicht, aber es ist ein kleines Stückchen, einander sich anzunähern, den anderen zu verstehen. Und Empathie ist eine wichtige Eigenschaft, die ich persönlich sehr vermisse im Augenblick bei den Flüchtlingsströmen. Ich will etwas Wasser in diesen Wein gießen. Zu solchen Willkommensfesten, Begegnungen kommen vielleicht gerade nicht diejenigen, die es bräuchten, nämlich Eltern oder Bürger aus der Umgebung, denen erstens jetzt Plätze in der Schule weggenommen werden, wie Sie sagen, wo die Qualität im Schulunterricht sinkt, weil nicht deutsch sprechende Kinder untergebracht werden. Ich trage jetzt all diese Argumente zusammen. Oder die nicht mehr die Turnhalle benutzen können in der Schule oder im Sportverein und. Und die plötzlich erfahren, dass übermorgen ein Bus mit 200 Flüchtlingen in ihren Ort kommt. Das sind jetzt all diese Dinge, die vorgetragen werden. Sind die so abseitig? Ich finde, sie sind zum Teil abseitig, natürlich, weil wir auch eine unglaubliche Ausnahmesituation haben. Das muss, glaube ich, noch ausreichend vermittelt werden. Viele Kommunen haben sich im Prinzip die letzten 2 Jahre weggeduckt und gehofft, die Flüchtlinge kommen nicht zu ihnen. In der Art und Weise, und das ist natürlich nicht nur Sachsen, wie Entscheidungen politisch kommuniziert werden, wo Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden oder nicht, das hat natürlich irgendwie nicht nur Nazis aufgeregt, sondern auch ganz viele normale Bürger. Und ich würde auch teilweise sagen, zum auch Teil zu Recht. Recht. Teilweise ganz auch zu Recht. Genau, Herr Mangroth, weil das Problem eben ist, dass das natürlich irgendwie, wenn da Sportplätze weggenommen werden, dann ärgert das die Leute. Und ich finde auch, da hätte man mit den Bürgern anders umgehen müssen. Die Politik tut so, tut erst gar nichts, dann reagiert sie ganz schnell und wundert sich dann, dass alle Leute sauer sind. Und das braucht eine ganz andere Form von Transparenz und Umgang. Und dann wundern sie sich, wenn die Leute sie beschimpfen, wenn sie in Massen dann zu einem Brennpunkt hinfahren. Genau. Und noch ein Satz vielleicht zu dem Geld, weil ich glaube, es ist wirklich ein Problem, dass viele Kommunen eben wirklich ganz damit überfordert sind, vor allem in Ostdeutschland. Und da muss man natürlich, muss die Bundesregierung, wie beispielsweise in der Flutkatastrophe, eben auch gleich sagen, wir übernehmen jetzt alle Kosten. Es kann nicht sein, dass es darum geht, Kindergartenplatz versus Flüchtlingsunterkunft. Herr Mackenroth, ich wollte Sie gerade ansprechen, Sekunde. Ja. Der Bund hat ja jetzt reagiert, beziehungsweise reagiert. Eine halbe Milliarde gibt es zusätzlich und das wird nicht das Ende vom Lied sein für die Kommunen vom Bund. Das hört man gern. Ich frage mich nur, wieso jetzt erst? Wieso muss erst was passieren? Also mein Eindruck ist ein bisschen anders, auch aus meiner Nähe zu den Landkreisen und Kommunen bei uns im Freistaat. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es am Geld fehlt, sondern das, was den Unmut hervorgerufen hat, waren eher diese kommunikativen Defizite und Ähnliches. Das war das, was die Leute aufgeregt hat, dass sie nicht mitgenommen worden sind. Die Gelder sind letztlich da und die sind auch nicht so gravierend, wie auch immer wieder gesagt wird. In Sachsen waren es bisher 1% des Landeshaushaltes, jetzt werden es 2,5 bis 3% des Landeshaushaltes. Also Geld kommt und Geld ist da und das ist auch richtig so. Unsere Konjunktur läuft. Und wir haben die Verpflichtung, denjenigen, die bei uns sind, diejenigen anständig zu behandeln. Ich wollte noch einen Satz zu Professor Jaschke sagen. Sie haben zu Recht auf die Viktimologie hingewiesen, die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden. Die Unterschiede zwischen westdeutschen Ballungsgebieten und ostdeutschen Städten liegen eben auch im Straßenbild. Wenn Sie durch Berlin laufen, durch Mannheim laufen, sieht es ganz anders aus. Da gehören eben Ausländer mit bestimmten Kleidungen, mit bestimmten Hautfarben, wie selbst selbstverständlich seit 60 Jahren zum Stadtbild. Wenn Sie durch Dresden laufen, sehen Sie keine Burka. Das gibt's nicht. In Berlin auch nicht. In Berlin nicht? Nein. Na gut, also was auch immer. Kopftuch oder was auch immer. Wir haben schon mal eine gesehen. Das ist was anderes, Herr Magro. Da müssen wir sehr fein unterscheiden. Ja, hat man eine gesehen und sie wurde erstochen vor einigen Jahren. Nee, das war Frau Scherbini, die hatte ein Kopftuch an und ja, keine Burka. Keine Burka, ich sag ja so ist richtig. Aber jedenfalls, allein das Straßenbild ist bei uns auch da uniform und nicht so bunt wie in anderen Städten. Und das ist auch ein Punkt, an die wir unsere Leute erst möglicherweise gewöhnen müssen. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft da mitgeht, aber aus meiner Sicht können wir auch da nicht von eben auf jetzt sagen, bisher war es so und jetzt ist die Welt völlig anders. Das macht die Leute wuschig. Was mir eben nur wichtig ist, dass es keine Entschuldigung oder Erklärung für Rassismus ist, wenn Leute eben fremd oder anders sind. Weil wir reden ja die ganze Zeit hier über diese sogenannte Kontakthypothese. Das heißt, wenn Leute miteinander in Berührung kommen, sind sie nicht so feindlich zueinander. Aber das Wichtige an dieser Forschung ist eben, dass es dauerhaft stabile Kontakte sein müssen, wo Leute irgendwie sich begegnen und sich kennen. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Das ist wohl so. Es gibt noch eine andere Frage, die mich jetzt bewegt, wenn wir sehen, dass nicht nur extreme Rechte und extreme Gewalttäter wie in Heidenau oder auch woanders, Herr Mackenroth, oder auch woanders, also Hooligans und Aktivisten und weiß ich nicht, wie die sich alle nennen oder wie man sie besser bezeichnen sollte, wenn aber denen viele Menschen folgen. Die Hemmschwelle sinkt, sich an solchen Aktionen zu beteiligen oder zuzuschauen und mitzuschreien, zu brüllen. Und damit übt man ja auch verbale Gewalt aus. Die Bundeskanzlerin kann das abwettern, andere nicht. Ne? Die Bundeskanzlerin hat ihr Sicherheitskordon um sich und hat außerdem eine dicke Haut, sagen wir mal so. Also diese Hemmschwelle, die bei Bürgern sinkt, wie kommt das? Woher kommt das? Haben wir zu wenig dagegen gehalten? Auch wir vielleicht, Frau Dernbach, Sie als Journalistin, ich als Journalistin, also Vertreter unserer Medien jeweils, dass man sich das traut und nicht bestraft? Herr Jaschke, Herr Rheinfrank, Herr Mackenroth. Es gibt einen Diskurs in Deutschland seit 20, 30 Jahren oder auch vielleicht schon länger. Und dieser Diskurs lautet ungefähr so: Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ausländer werden immer stärker, sie überfluten uns und die Politik tut nichts dagegen. Die Politik lässt uns alleine und die nehmen unsere Wohnungen immer mehr weg und die Sozialleistungen und so weiter. Das ist eine Erzählung. Diese Erzählung wurde seit 20, 30 Jahren immer stärker wiederholt und sie gewinnt an Eigendynamik. Sie wird stärker, diese Erzählung. Und zwar auch deswegen, weil sie erstens sehr, sehr einfache Antworten auf sehr schwierige Fragen gibt. Das darf man nicht vergessen. Insofern auch bei bestimmten Leuten überzeugend ist, gerade aufgrund der Einfachheit. Zweitens hat sie Konjunktur, weil Menschen sehen, das bewirkt etwas. Wenn ich dieser Erzählung folge, wenn ich sie mir zu eigen mache und dafür auf die Straße gehe mit Pegida oder anderen, dann bewirkt das was. Dann gibt es einen medialen Sturm oder Politiker entrüsten sich. Es sorgt für große moralische Empörungswellen. Das Erfolgserlebnis, was Richtig. Herr Meinfrank vorhin gesagt hat. Und das ist für mich, es sind mehrere Gründe, warum diese Erzählung, ich nenne es jetzt mal so, warum diese Erzählung so attraktiv geworden ist, weil man damit etwas erreichen kann, weil sie sehr einfache Antworten gibt und weil sie von daher leider Gottes attraktiv ist. Die Frage für mich und die ich auch nicht wirklich gut beantworten kann, ist die, was sind die richtigen Antworten auf diese Erzählung? Die suchen wir hier auch, Frau Dernbach, haben Sie eine Idee? Soll ich schon darauf antworten, ja, was das Richtige wäre? Ja, natürlich. Also ich meine, wir haben es halt viele, viele Jahre versäumt, ein positives Bild der Einwanderungsgesellschaft zu entwickeln. Der Rat für Migration, das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Historikern, Soziologen, Politologen, die sich mit Migrationsfragen beschäftigen, hat vor einiger Zeit genau das gefordert. Da könnten wir eine Enquete-Kommission mal als erstes im Bundestag gebrauchen. Das müsste öffentlich diskutiert werden. Wie sieht denn diese Welt aus? Also meinem alten Vater, dem erkläre ich das so. Ich sage, Papa, egal, ob du diese Ausländer magst oder nicht, die sind da. Und jetzt geht es darum, das zu managen. Wir müssen uns überlegen, wie soll dieses Land in 10, 20 Jahren aussehen? Richtig. Wollen wir die alle an den Rand stellen oder wollen wir die integrieren? Wollen wir mit ihnen zusammenleben? Also wir müssen sowieso mit ihnen zusammenleben. Die Frage ist, leben wir gut mit ihnen zusammen? Diese Debatte ist für meine Begriffe jahrelang verhindert worden durch eine enorme rhetorische Ambivalenz. Ja, auch durch reine Ablehnung durch die Politik, die CDU ganz genau wollte und ähnlich ich kann mich an keine einzige Pressekonferenz erinnern, wo es um Zuwanderungszahlen ging oder dergleichen, wo nicht immer, Asyl, sagen wir mal Asyl, wo nicht gleichzeitig, wenn man sagt, also so und so viele kommen und sind asylberechtigt, den Leuten muss man helfen, immer im zweiten Satz auch gesagt wird, aber die anderen, die kein Recht auf Asyl haben, ja, die wollen wir nicht, die schmeißen wir raus. Ich kann mich erinnern, entschuldigen Sie, es trägt mich davon, ja. Ich kann mich erinnern nach dem Mord an Mawar El-Shabini in Dresden, Herr Mackenroth, so leid es mir tut, das war der erste und hoffentlich einzige Kopftuchmord, eine Frau, die wegen ihres Kopftuchs mit 16 Messerstichen umgebracht wurde in Gegenwart ihres Mannes und ihres kleinen Sohnes. Nach diesem Mord habe ich mit dem Chef des Witwers gesprochen, des Mannes, der also den Tod, die Ermordung seiner Frau im Gerichtssaal erlebt hat. Ein Brite, der in Dresden am Max-Planck-Institut arbeitet, also genau das, was wir alle wollen. Migrant, Deluxe, Europäer, natürlich perfekt deutschsprachig, ja, Zukunftsindustrie. Und der sagte mir, liebe Deutsche, wenn ihr glaubt, ihr könnt zwischen den guten und den schlechten Ausländern unterscheiden, dann fangt ihr schon von Anfang an falsch an. Und ich kann Ihnen sagen, sagte er zu mir, meine Kinder, Engländer, die beide Sprachen sehr gut beherrschen, aber so kleine Schwächen im Deutschen haben, ja, und natürlich auch kein Sächsisch sprechen, die werden in dem schicken Gymnasium, in dem sie sind, ja, angemacht deswegen. Und zwar ganz brutal. Du Ausländer. Das heißt, mit dieser Ambivalenz können wir nicht weiter leben. Ja? Wir können immer noch sagen, wir wollen, Asyl ist nicht für alle da. Aber dass man sozusagen die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen und die Leute auch stigmatisiert, das sind die Schlechten, die wollen wir nicht, dann sind wir schon in Teufelsküche. Das muss endlich aufhören. Da bin ich ja völlig bei Ihnen. Die Frage ist nur, wie kommen wir von A, vom Jetzt-Zustand, nach B, zu dem von Ihnen beschriebenen Ziel? Ich bin übrigens auch bei Ihnen, was die Forderung nach einer Enquete anbelangt. Wir haben uns viel zu wenig um die Dinge gekümmert, wie dieses Land in 10, 20, 25 Jahren aussehen soll. Vielleicht waren wir alle überfordert mit der Administration dessen, was gerade vor uns liegt. Und zurück zu der Frage, warum die Hemmschwelle sinkt. Ich glaube, dass da natürlich eigentlich Soziologen gefragt sind. Aber ein Teil ist sicher, sind die sozialen Netzwerke, wo man ungestört sogar Follower bekommt, wenn man möglichst hart und brutal draufhaut. Ein Punkt ist das. Das trägt dazu bei. Es ist aber nicht alles, sondern es ist zusätzlich eben auch noch dieses Gemeinschaftsgefühl, was da von einigen tatsächlich wieder instrumentalisiert wird. Auch da müssen wir ran. Wir müssen sehen, dass wir die Rädelsführer in diesem Beritt schlicht und ergreifend isolieren, identifizieren, isolieren und dann möglicherweise auch als das bezeichnen, was sie sind, mit allen Mitteln, die wir haben im Rechtsstaat. Was mir, glaube ich, nochmal wichtig wäre, ist eben wirklich, dass es darum geht, Haltung zu zeigen. Und ich glaube, Gegennarrative oder demokratische Gegenerzählung ist das eine und das Wichtige. Das brauchen wir auch in den sozialen Netzwerken eben wirklich. Leute, die da positiv auch über ihre Erfahrungen mit Flüchtlingen reden. Aber es fehlt eben auch häufig an Haltung. Und wir merken ja gerade in den sozialen Netzwerken, Sie haben das angesprochen, Herr Mangroth, da findet eine Enthemmung statt. Aber es gibt kaum Leute auch aus dem Bekanntenkreis dieser Rassisten, die da ihre Meinung verbreiten, die da einschreiten. Ich finde, die Unternehmen, das ist ja häufig wirklich, sind Supermarktketten, die Leute sind da mit vollem Namen drin. Es gibt jetzt einige positive Beispiele, wo eben die Leute, die rassistisch sich äußern, auch entlassen werden. Der Bundesjustizminister hat ja nochmal darauf aufmerksam gemacht, wir brauchen ein effektiveres Löschen von solchen Postings. Wir brauchen aber auch eine massive Strafverfolgung von so rechtsextremen, volksverhetzenden Inhalten in den sozialen Netzwerken, weil das eben dazu führt, dass das sonst nicht recht geahndet wird. Die Leute denken, sie können tun und lassen, was sie wollen. Und deswegen ist dieses Zeichen, dass jetzt jemand verurteilt worden ist, weil er gegen Flüchtlinge gehetzt hat, auf einer Geldstrafe von 4.800 Euro. Das ist ein Beispiel, das ziehen wir jetzt durch die Medien und alle nehmen das hoch. Es sind so und so viele Facebook-Nutzer, um die geht es ja jetzt auch aktuell, die sich beklagen, dass Facebook ihren Hinweisen eben nicht folgt, das zu löschen. Eigentlich müsste man Facebook überschwemmen. Vielleicht trete ich da nochmal ein. Oder Tatsache ist eben, dass es diese Postings gibt, dass das schwarz auf weiß auch ausdruckbar da steht, dass das Sagbarkeitsfeld, wie die Kommunikationswissenschaftler sagen, sich dadurch ausgeweitet hat. Im Grunde könnte man nur das digitale Zeitalter zurückdrehen, ist mein Eindruck. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der Begriff der Meinungsfreiheit wird auch vielfach missverstanden. Ne? Also wir üben uns da in einer Toleranz, die gelegentlich so ein bisschen kaschierte Gleichgültigkeit ist. Und wir sollten in der Tat überlegen, dass wir auch die höher gelegte Hemmschwelle akzeptieren, sondern dass wir einschreiten. Also wenn mir jemand ein Plakat entgegenhalten würde, auf dem steht, du Volksverräter, dann würde ich rangehen und würde fragen, meinen Sie eigentlich mich? Und wenn er dann sagt, ja, dann würde ich sagen, jetzt, liebe Polizisten, mal Namen und sonst was her und den zeige ich jetzt mal an. Wir sollten den Verfolgungsdruck oder sagen wir mal so den Ächtungsdruck in der Gesellschaft auf diese Art der verbalen Hetze auch hochhalten, einfach deshalb, damit man sich nicht auch daran noch gewöhnt, sondern es muss so sein, dass diese Geschichten aufhören und das schaffen wir nicht dadurch, dass wir weggucken. Aber es liegt mir natürlich auf der Zunge zu fragen, warum in Heidenau kein einziger Rechtsextremer festgenommen worden ist. Die falschen Polizisten, daran habe ich gehört. Ja gut, kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen, auch aus meiner leicht juristischen Vergangenheit. Es geht uns ja nicht darum, dass wir sozusagen den schnellen Erfolg haben, sondern die Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaft und Polizei brauchen auch hier, auch in Heidenau wie überall, eben die rechtsstaatlich gebotenen, gerichtsverwertbaren Tatsachen. Und die kriegen sie heutzutage bei solchen Großereignissen eben nicht mehr durch Zeugenaussagen, sondern sie kriegen sie durch Dokumentationen. Das heißt, es werden Videoaufnahmen auszuwerten sein, das wird dauern, das wird aber passieren. Und es gibt eben auch nicht den in der Strafprozessordnung nicht den Haftgrund des Rassismus oder sonst irgendwas, sondern es gibt ganz bestimmte Haftgründe. Und wir wollen ja den Leuten auch nicht nur einen Erfolg geben, dadurch, dass ein Gericht sie sofort wieder rauslässt. Also die Mühlen der Justiz malen langsam, aber sie malen. Wie zum Beispiel die beiden Gewalttäter hier aus dem Berliner Fall, die auf Kinder uriniert haben. Das hat mich Anfang der Woche ziemlich entsetzt, als ich nämlich las dann in den Berliner Zeitungen. Die beiden waren einschlägig bekannt bei der Polizei als Rechte mit allen möglichen Vergehen, aber sie liefen frei herum und sie wurden, nachdem sie ausgenüchtert waren, wieder rausgelassen. Das versteht natürlich keiner, der gegen solche Sachen ist. Jede Empörung gegen diese Schweinerei, das kann man nicht anders sagen, ist berechtigt. Die Empörung trotzdem geht Richtung Polizei. Ja, gut. Die Polizei liest die Strafprozessordnung. Da gibt es zwei Haftgründe. Wiederholungsgefahr und Verdunklungsgefahr und Fluchtgefahr. So. Und wenn die eine feste Wohnung haben, dann haben sie es außerordentlich schwer, bei einer Straferwartung von, was weiß ich, einem Jahr oder was, die vorab sozusagen in eine Haft zu nehmen. Ich will hier unser System nicht verteidigen. Da ist ja auch was passiert. In der Strafzumessung ist jetzt der Rassismus mit drin. alles in Ordnung. Aber dass unsere Polizisten und unsere Strafverfolgungsbehörden sich an die Spielregeln halten, die wir aufgestellt haben, das halte ich nicht für falsch. Im Gegenteil, ich glaube, das muss sein. Wobei, Herr Mackenroth, man muss wohl ergänzen, Rassismus gehört schon auch noch zu den Spielregeln. Also ich glaube, das Problem ist, dass das, was Deutschland an Antirassismuskonventionen dergleichen unterschrieben hat oder was auch immer wieder gerügt wird von UN-Gremien, ja, dass wir da nicht genügend hingucken und nicht genügend tun, das ist schlichtweg in der Justiz immer noch nicht genug bekannt und auch in der Polizei nicht. Genau. Also es ist nicht so, dass es diese Spielregeln nicht gibt. Sie werden nicht beachtet und sind nicht bekannt. Und es wird ja auch von Fremdenfeindlichkeit geredet und nicht von Rassismus in dem Gesetzesentwurf und andere Formen von Menschenfeindlichkeit. Das finde ich, hier ist das Gesetz auch nicht klar genug, was Herr Maas eingebracht hat. Da würde ich Professor Jaschke mal fragen, ob man Menschenfeindlichkeit oder und Rassismus sozusagen gleichsetzen kann oder wie die Begriffe voneinander abzugrenzen sind. Nun, zunächst einmal, weder Menschenfeindlichkeit, Herr Mackenroth, noch Rassismus sind justiziable Begriffe. Mhm. Die Polizei kann mit ihnen auf der Ebene der Repression auch gar nicht umgehen. So ist es. Auf der Ebene der Prävention, ja, dazu komme ich gleich noch. Aber auf der repressiven Ebene, also wenn es um Straftatbestände geht, gibt es diese Begriffe nicht. Rassismus gibt es nicht. Mhm. Was ist der Unterschied? Ich denke, Rassismus betrifft für mich zum einen Einstellungsmuster, Einstellung von Menschen. Zweitens auch Verhaltensmuster. Es gibt rassistisches Verhalten, diskriminierendes Verhalten, menschenfeindliches Verhalten. Insofern ähneln sich beide Begriffe. Ich mag den Rassismusbegriff deswegen nicht so sonderlich, weil es eben auch beides vermengt, Einstellungen und Verhalten. Ich plädiere eher dafür, beides zu trennen. Also von Einstellungen zu reden, die Menschen haben, dazu gehört das Vorurteil, damit geht es ja los, nur mit dem Vorurteil. Und dann Verhaltensweisen, die sie haben. Auf der Einstellungsebene können wir nicht allzu viel tun, außer in der Pädagogik, Erziehung, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Einstellungen sind aber nicht justiziabel. Jeder kann denken, was er will, sozusagen. Zum Glück. Auf der Verhaltensebene, da haben wir natürlich im politischen Strafrecht eine ganze Menge von Bestimmungen, Volksverhetzung, ja. Der 86a, Tragen von Kennzeichen, verfassungswidriger Organisationen und so weiter. Volksverhetzung, 130 und viele andere auch. Lassen Sie mich abschließend zur Repression noch eins sagen. Ich glaube nicht, dass wir schärfere Gesetze brauchen, sondern ich bin der Auffassung, die Akteure, die Repression betreiben, also Polizeien, muss man ja sagen, 16 plus zwei Bundespolizeien, plus Verfassungsschutzorganisationen, die müssen besser zusammenarbeiten. Das ist doch die Lehre des NSU-Skandals. Sie müssen besser kooperieren. Und ob sie in Sachsen wirklich gut zusammenarbeiten, ich habe da gewisse Zweifel. Zum Beispiel hätte man im Vorfeld Polizeien aus anderen Bundesländern anfordern können für das kommende Wochenende. Habe ich heute gelesen, die haben auch bloß keine Leute, also weil das Problem, gespart wird. Auf das Problem der Polizeien ist das der Kooperation, nicht so sehr und der Sparpolitik. Und der Sparpolitik. Auch, ja, völlig richtig. Es gibt einfach zu wenig natürlich. Leute. Ich möchte noch auf etwas anderes hinaus, was Sie, Herr Reinfrank, angesprochen haben. Sagen wir mal, neben Verfolgung von Straftaten oder Rechtsmittel alle ausschöpfen, das Engagement, sagen wir mal, der Zivilgesellschaft, also sich engagieren. Die Politiker sind anfangs nach Heidenau dann gefahren, haben sich gezeigt. Ob das so nützlich war, weiß ich nicht so richtig. Aber wir erinnern uns, Til Schweiger hat angefangen, sich für Flüchtlingsheim zu engagieren, wurde am Anfang verlacht. Das hat sich gelegt. Dann haben Winterscheid und Heuer Umlauf eine Videobotschaft an die, wie haben sie es geschrieben, an die ich bin aber kein Nazi oder ich bin kein Nazi, aber an Dumme und Peinliche geschickt. Ist das so gut? Ich könnte mir auch denken, dass der Ausländerbeauftragte im Land Sachsen auf seiner Homepage Stellung nimmt zu dem, was da in Heidenau passiert oder anderes. Also wie sieht es aus? Wie wichtig ist denn zivilgesellschaftliches Engagement? Also ich glaube, man muss klar sagen, dass ohne zivilgesellschaftliches Engagement, was es allüberall gibt und was beglückend ist zum großen Teil, nicht möglich wäre, diese Zugangszahlen überhaupt auch nur annähernd in den Griff zu kriegen. Das, was unsere Zugangszahlen, was meinen Sie? Bei den Flüchtlingen und Asylbewerbern. Wir haben ja eine Vervierfachung der Zahl. Wir erwarten jetzt 800.000 in diesem Jahr. Und alleine das zu administrieren, da machen natürlich die Hilfsorganisationen, aber nicht nur Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser oder sonst was. Die meine ich nicht, Herr Mackenroth. Entschuldigung, ich meine diejenigen, die sich den Schlägern, den Mitläufern in den Weg stellen. Okay, ich war jetzt ganz kurz bei dem Lob der Ehrenamtlichen, aber ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Da sind wir und da müssen wir jetzt nicht groß drum fechten. Beispielsweise Ihre Homepage. Okay. finde nichts, wo Sie Wozu? Stellung nehmen. Sie sind der Ausländerbeauftragte. Ja, ich bin der Ausländerbeauftragte des Sächsischen Landtages, habe natürlich eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich habe mich in den sozialen Netzwerken geäußert und habe auch heute wieder festgestellt bei dem Versammlungsverbot für Heidenau, dass die sozialen Netzwerke mittlerweile viel schneller und viel wirksamer sind als alles, was auf Homepages steht. Aber Sie können davon ausgehen, dass ich da meinen Job mache und dass ich auch die Zivilgesellschaft eigentlich nicht genug loben kann. Das fände ich ganz wichtig, darauf nochmal zu kommen, weil wir sehen eine unglaubliche Menge an Hilfsbereitschaft. Das ist ein unglaublich hohes Gut, was wir da haben. Und ich finde, wir müssen wirklich auch aufpassen, dass wir das weiter behalten. Und da finde ich, muss die Politik sich mehr kümmern, Finanzen, Ressourcen auch zur Verfügung stellen, um diese Leute zu unterstützen, weil die Leute sind zum Teil mit Abschiebungen konfrontiert. Die tun zum Teil nichts anderes, als gerade in ländlichen Gebieten Leute zum Arzt, zum Anwalt, in die Großstädte zu fahren. Und ich muss auch nochmal, Wasser in den Wein gießen. Es gibt diverseste Flüchtlingsunterkünfte, gerade im ländlichen Raum. Da ist es dann nicht die erste Unterkunft, sondern die zweite oder die dritte, wo es kaum noch Leute gibt, die sich kümmern, wo der Staat eindeutig gefragt ist und nicht präsent ist. Und was passiert? Die Flüchtlinge trauen sich nicht mehr raus, weil es draußen rechtsextreme Bürgerwehren gibt und die Leute sind total isoliert. Mhm. Also wir können das nicht komplett abschieben. Wir müssen die auf Augenhöhe einbinden, sie wirklich ernst nehmen, das bürgerschaftliche Engagement, und ich finde, sie auch unterstützen. Und da, wo sie es nicht tun, muss der Staat eben dann präsent sein. Das ist sicher Frau richtig. Dernbach. Entschuldigung, darf ich noch schnell sagen? Aber ganz kurz, damit die anderen auch nochmal zu Wort kommen. Dann halte ich den Mund. Meine Erfahrung ist auch die, je länger die Flüchtlinge, die Neuen, die Fremden ein Gesicht haben, desto weniger wird also in der breiten Bevölkerung sozusagen der Widerstand da sein. Im Gegenteil. Ich erlebe es immer wieder auch, bin ja in der Härtefallkommission und mache da den Vorsitz, wenn Anträge kommen, dann sagen die alle, na klar, müssen wir abschieben, Balkantouristen. Aber meinen Serben, das ist so ein netter Kerl, den nun ganz bestimmt nicht. Und der hat so nette Kinder. Und das ist die Erfahrung, die dahinter steht, ist, je näher oder je intensiver das Gesicht sozusagen gebildet wird, desto weniger Angst ist da und desto mehr wird akzeptiert. Gut, Frau Dernbach, Sie haben etwas den Kopf geschüttelt, als Herr Rheinfrank gesprochen hat. Ja, weil ich habe meine Zweifel, ob das mit dem, war ja in Ihrer Frage enthalten, ehrenamtlich sich dem entgegenstellen. Mhm. Wir haben schon einige dramatische Beispiele erlebt, wo Helfer zusammengeschlagen wurden oder sogar das gar nicht überlebt haben, ja, wenn sie sich Nazis in den Weg stellen. Ich denke, das ist wirklich zutiefst eine staatliche Aufgabe. Natürlich wünscht man sich, dass es genügend bürgerliches Engagement, Zivilcourage gibt. Nur da denke ich, da muss Polizeipräsenz da sein. Ist doch klar. Mir geht es um die Überzeugungsarbeit eher. Also. Zu denen hin, die da nicht schlagen, aber die nicht mehr ganz so schweigende Mehrheit bilden und unzufrieden sind und im Zweifel auch mal mitschreien oder Tweet machen und sonst was. Ja, wir haben ja eine sehr differenzierte NGO-Struktur mittlerweile gegen rechts. Denken Sie zum Beispiel an Organisationen wie Exit Deutschland, Violence Prevention Network und viele andere auch, die zum Beispiel Deradikalisierungsprogramme entwickelt haben, also Ansprechpartner sind für ausstiegsbereite Rechtsextremisten beispielsweise. Aber vor kurzem hätten Sie schließen müssen. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Das setzt natürlich voraus, weil es eine hochprofessionelle Arbeit ist, das setzt eine vernünftige Finanzierung voraus. Und da hapert es, die staatliche Finanzierung läuft dann besonders schlecht, wenn die Zahl rechtsextremer Straftaten gering ist. Dann ist offenbar der Staat der Auffassung, wozu brauchen die überhaupt Geld. Und umgekehrt, wenn die Zahl steigt, dann wird mehr finanziert. Das heißt, es wird finanziert je nach Bedarf, nach Kassenlage. Und das finde ich deswegen zu kritisieren, weil eine Stetigkeit in diesem Bereich von Bedeutung ist, denn das sind professionelle Ansätze, die auf Erfahrung, auf Wissenschaft basieren und die brauchen eine stetige Finanzierung. Aber ich denke, das kann nicht Aufgabe des Staates sein, Deradikalisierungsprogramme zu entwickeln, denn die Kenntnisse, die hier weitergegeben werden, gehören in Verfassungsschutzbehörden. Ich möchte bevor wir unsere Sendung beenden, müssen noch mal sehr provokant fragen. Ist es so, wie Steg und andere sagen, Deutschland steht auf der Kippe und da geht es um die Meinungen in den Köpfen, da geht es darum, dass viele einfach mit den Flüchtlingen überfordert sind und von der Politik nicht genug Hilfe haben, von uns, von den Medien nicht genug Hilfe haben und so weiter. Steht Deutschland da schon auf der Kippe? Das ist immer die Frage. Also ich finde, die Situation im Hinblick auf den Rechtsextremismus und Rassismus, das halte ich für sehr bedrohlich. Aber ich sehe überhaupt nicht, dass Deutschland auf der Kippe steht, weil wir sind das zweitreichste Land der Welt, wir haben Ressourcen, wir können enorm viel tun. Was mir auch nicht fehlt, ist unbedingt jetzt der Aufstand der Anständigen, sondern es fehlt mir die Verantwortungsübernahme der Zuständigen. Das scheint mir im Moment das Problem zu sein, damit es eben nicht zu so Bildern kommt vor Erstaufnahmeunterkünften, dass da irgendwie Flüchtlinge draußen kampieren. Wenn Ministerpräsident Tillich nach Heidenau gesagt hat, das ist nicht unser Sachsen, oder Gabriel, der Vizekanzler da vom PAK, spricht, dass nicht nach Deutschland gehöre, wage ich mal dagegen zu halten, doch, die gehören zu uns. Absolut. Ja, sicher ist das, sind diese Vorfälle in Sachsen passiert und sind damit Teil unserer Gesellschaft. Aber sie entsprechen nicht dem, was wir uns wünschen und was wir uns vorstellen. Das versteht das ja jeder. Nur einfach so zu sagen, das gehört nicht zu Deutschland, das ist wie Wegsperren, aber für immer, hat Schröder mal gesagt, oder also, Ausländer raus, ne, oder all sowas. Diese Packäußerung ist ein bisschen heftig, und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, dass die Politik da so verbal aufrüstet. Ich glaube, die beste Methode, um das Problem anzugehen, nicht auf die Kippe zu geraten in unserem wunderbaren Land, ist, dass wir alle auf allen Ebenen ganz solide unsere Hausaufgaben machen. In Europa, in Berlin, in Dresden, in den Kommunen, in den Kreisen. Es gibt so unendlich viel zu tun, und wir machen so viel Mist. Und das abzustellen, da haben wir genug zu tun. Und wenn das passiert und wenn wir daneben dann noch kommunikativ sind, Aufklärungsarbeit leisten mit der Landeszentrale für politische Bildung, und wenn wir dann auch noch unsere Polizei ordentlich ausstatten, sodass sie die Flüchtlinge schützen kann, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann wird alles gut, Herr Jaschke, sehen Sie es so? Naja, zumindest gebe ich Herrn Mackenroth in einem Punkt recht. Wir haben ja vielfältige repressive und präventive Ansätze gegen Rechtsextremismus. Wenn wir die aller Einzelnen auf den Prüfstand stellen, die zuständigen Stellen auf den Prüfstand stellen, evaluieren, weiterentwickeln, gucken, was geht gut, was geht weniger gut, dann ist viel gewonnen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern die Ansätze, die wir haben, weiter ausbauen, Fehler vermeiden, die richtigen Schlüsse aus dem NSU-Untersuchungsausschuss oder den Ausschüssen ziehen. Das scheint mir eine wesentliche Aufgabe zu sein. Und der zweite Punkt ist natürlich der Umgang mit den Flüchtlingen selbst. Also Willkommenskulturen ausbauen, kommunizieren, Kontakthypothesen mit Leben füllen. Das scheint mir ein wichtiger Ansatz zu sein. Schlusswort und Arbeitsauftrag für später. Dankeschön. Am Ende unserer Sendung Wortwechsel, Gewalt gegen Flüchtlinge und Andersdenkende, Rechtsextremismus in Deutschland. Und wir haben uns auch über die anderen, die große schweigende Mehrheit, unterhalten. Besten Dank dafür. An zuletzt Professor Hans-Gerd Jaschke, Politologe an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. An Andrea Dernbach, Journalistenkollegin vom Tagesspiegel. An Timo Reinfrank, den Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und nach Dresden besten Dank Gerd Mackenroth, dort Ausländerbeauftragter in Sachsen. Mein Name ist Elke Durak. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen guten Abend, ein gutes Wochenende.